unser Heiland Jesus Christ. Doch heute stets derselbe ist. Ja, das ist wahr, ja, das ist wahr und wunderbar, wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heute und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Es kam der Herrscher aller Welt in einem schwachen Fleischeszelt. Er ward gesalbt mit Kraft und Geist, zu tun, was uns die Schrift verheißt. Ja, das ist wahr, ja, das ist wahr und wunderbar, gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Er zog umher, hat wohlgetan, er löste jeden finstern Bann und trieb mit seinem Königswort geschwind die bösen Geister fort. Ja, das ist wahr, ja, das ist wahr und wunderbar, wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit. Und dieser starke Gottesheld durchzieht im Geist jetzt alle Welt, wo nur ein Mensch ihm trauen kann. Da fanget seine Wunder an. Ja, das ist wahr, ja, das ist wahr und wunderbar, wunderbar, wie unser Heiland gestern war. So ist er heut und alle Zeit, bis in die fernste Ewigkeit.